hatte Angst vorm schwarzen Mann. Damals ballten wir uns kaputt, wer unten lag, war der Verlierer. Damals gab's noch keine Computer, unser Sinzis-Höhle war. Wir brauchten keine Plastikgüter, die uns stupide Welten verkauft. Damals gab's noch keine Handys und Telefone aus Joghurtschall. Wir brauchten auch keine Supernets, weil wir früher noch nicht so verblüht. Unser bester Freund hieß nicht PC. Wir konnten noch keine Pornos sagen, denn wir konnten ja noch nicht einmal online gehen. Damals war noch alles anders.